Deutschlandfunk. Hörspiel. Lukas Berfuss gilt heute als einer der interessantesten und wichtigsten literarischen Stimmen der Schweiz. Seine Theaterstücke und Romane sind vielfach ausgezeichnet und in über 20 Sprachen übersetzt worden. In seinen Essays zeigt er sich immer wieder als streitbarer Intellektueller, der sich auch zu den politischen Fragen unserer Zeit äußert. Wir stellen ihn heute eine Hörspielproduktion des Schweizer Rundfunks aus dem Jahre 2004 vor. Jemand schreit in unseren Rosen von Lukas Berfuss, in der Bearbeitung und der Regie von Erik Althoffer. Das Licht aus. Gleich. Bitte. Ich bin viel zu spät dran. Geh doch mal eine Stunde später. Mit welcher Begründung? Es ist dein Geburtstag. Wir waren eingeladen. Arbeiten muss ich trotzdem. Termine einhalten muss ich trotzdem. Wenn ich jetzt nicht schlafe, schlafe ich überhaupt nicht mehr. Ich will mich hassen dafür. Aber ich schließe nun Frieden mit mir. Einen tiefen Frieden. Es ist in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Ich habe zu viel gegessen. Es ist in Ordnung. Gegessen ist gegessen. Ich kann es nicht mehr ändern. Rinderbraten ist gegessen. Die Kartoffeln sind gegessen. Ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ist ja mein Geburtstag. Guter Junge. Muss mich ja nicht gleich hassen dafür. Habe alles richtig gemacht. Ich war ja schließlich eingeladen. Ich war ja schließlich bei meinem Sohn, bei meinem Fleisch und Blut. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ich darf einschlafen. Einschlafen. Nicht hassen. Wie werde ich mich erst hassen, wenn ich jetzt nicht schlafe? Den ganzen Tag werde ich mich hassen, den ganzen eigenen Geburtstag werde ich mich hassen. Es ist nicht gut, nicht hassen. Ich hasse zu viel. Ich hasse diesen Rinderbraten, ich hasse die Kartoffeln, aber es ist in Ordnung. Ein bisschen hasse ich meinen Sohn, ein bisschen hasse ich seine Verlobte. Sie ist zu alt für ihn, viel zu alt. Ja. Es ist in Ordnung. Er meint es gut mit ihr, seine neue Verlobte meint es gut mit mir. Ich war ein guter Esser, ein wundervoller Esser. Alles weggeputzt, Rinderbraten weg, die Karotten weg. Sie haben überhaupt nicht bemerkt, dass ich sie hasse. Das habe ich gut gemacht. Guter Trick, den ganzen Rinderbraten zu essen, ein guter Trick. Was ist ein guter Trick? Wie meinst du? Du schläfst schon und sprichst im Traum. Löschst du endlich. Sofort. Meine Leber tut mir weh. Du hast zu viel gegessen. Du bist wie ein Hund, die essen auch, bis nichts mehr übrig ist. Geh mal ums Haus, an die frische Luft. Arbeiten muss ich trotzdem. Termine einhalten. Trotzdem. Wenn ich jetzt nicht schlafe, sage ich, ich weiß überhaupt nicht. Dann reden wir. Nicht reden. Wenn ich jetzt etwas sage, dann sagt sie etwas und dann sage ich etwas und dann reden wir. Nicht reden. Schlafen. Eine schöne Idee, frische Luft. Aber es geht nicht. Ich müsste ein anderer sein, damit ich an die frische Luft könnte. Ich werde mich ändern. Aber nicht jetzt. Jetzt schlafe ich. Sie meint es gut mit mir. Sie ist eine gute Frau. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie älter wird. Daran denke ich jetzt nicht. Das ist in Ordnung. Alle werden älter. Auch meine Zähne werden unansehnlich. Nicht nur ihre. Nur sie. Ich meine nicht so oft wie ihre. Ich bringe uns zum Zahnarzt. Es ist Zeit für ein Gebiss und dann haben wir wieder schöne Zähne und ich kann dich wieder lieben. Das ist gut so. Alles in Ordnung. Nun darf ich schlafen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Sie riecht wie eine alte Frau. Es sind die Jahre, die riechen. Die Jahre in den Haaren. Die Jahre in der Haut. Die Jahre zwischen den Zähnen. Ich rieche auch. Wir riechen beide wie Hunde. Wie alte Hunde. Mein Sohn, glaube mir. Das Alter riecht. Halte dich fern davon, solange es geht. Nimm eine andere. Deine Verlobte ist so alt für dich. Ich möchte keine andere. Was kann sie dir bieten? Rinderbraten. Du brauchst andere Ziele. Kartoffelstock. Mach was aus deinem Leben. Gut gekochter Rinderbraten bringt dem Esser evolutionäre Vorteile. Schenk mir Liebe, Herr Gott. Ich halte mein Leben nicht aus. Die Jahre ohne Liebe. Eine Schlinge ist um meinen Hals. Es gibt Kauer, es gibt Schlinger. Der Schlinger ist der männlichere Typ. Der zupackende, durchgreifende. Schriftsteller sind Schlinger. Hemingway war ein Schlinger. Töten wäre schön. Etwas verändern. Ein anderes Hirn wäre gut. Anderes Blut. Ein Unfall, ein Bein ab, eine Hand, das halbe Gesicht von Säure zerfressen. Man würde mich wieder ansehen. Schöner werde ich nicht mehr. Jetzt schnarcht sie. Lass dich nicht so gehen. Du lässt dich gehen. Lass uns gehen. Wohin? Nach Hause. Aber wir sind längst zu Hause. Keine Scherze. Es ist schon spät. Wem darf ich? Bitte. Dann wollen wir anstoßen. Auf deinen Geburtstag. Dankeschön. Auf deine Gesundheit und dass du bleibst, wie du bist. Nun, um ehrlich zu sein, ich hatte mir vorgenommen, einiges zu verändern. Was willst du denn verändern? Mich? Dich? Das wäre doch schade. Nicht wahr, Schatz? Das wäre doch schade, wenn Papa sich verändern würde. Dazu kenne ich ihn zu wenig. Schau ihn dir an. Sieht doch klasse aus, oder nicht? Er hat Stil. An dir gibt es nichts zu verbessern. Oh, gibt es immer. Du bist der beste Vater der Welt. Darf ich diese Gelegenheit wahrnehmen, eine kleine Rede? Vielleicht ist das ein wenig ungewöhnlich, aber ich möchte euch herzlich danken für die Erziehung, die ihr eurem Sohn, wie sagt man, angedeihen ließet. Angedeihen? Natürlich liebe ich ihn für was er ist, aber ich weiß, was er ist, das wäre nichts, hättet ihr's nicht verfeinert. Es geht mir nicht um Äußerlichkeiten, denn ehrlich gesagt, er ist ja nicht gerade hübsch. Und hätte er von euch beiden auch jeweils die guten Seiten, euer Sohn wäre noch immer keine Schönheit. Ihr habt an ihn geglaubt, wie ich an meinen Braten glaubte, beim Metzger in der Auslage. Ein Rinderbraten von der Laffe ist ja nicht gerade etwas Schönes. Doch eine Köchin weiß, was in diesem blutigen Fetzenkuh steckt, was aus ihm herauszuholen ist. Wenn man ihn mit Liebe behandelt, würzt mit Nelken, ihn gar kocht auf kleinster Flamme, eine Herrlichkeit, eine Freude für den Gaumen, der Mittelpunkt eines gemütlichen Abends mit seinen Lieben. Aber die Arbeit veredelt nicht nur die Dinge, sie veredelt auch den Menschen. Liebe Eltern, doch, ich will euch so nennen, dass ihr einen Menschen von dieser Hässlichkeit, verzeih, du weißt, ich mein's nicht böse, nicht einfach sich selbst überlassen habt, sondern in mühseliger Feinstarbeit zu einem wundervollen, liebenswerten Menschen den ich lieben kann. Dafür will ich euch danken. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Ein guter Tropfen. Kennst du ihn nicht? Er kommt mir bekannt vor. Natürlich. Es ist ja auch dein Lieblingswein. Ach. Du hast ihn zu meinem Geburtstag. Wie nett. Ehrlich gesagt, ich trinke immer diesen. Du trinkst immer meinen Lieblingswein? Ausschließlich. Es ist der beste Wein, den man für dieses Geld bekommt. Das finde ich. Und ich teile diese Meinung. Es geht um meinen persönlichen Geschmack. Ein feiner Geschmack. Ein genauer Geschmack. Aber meiner, nicht deiner. Du sollst nicht alles tun, was ich tue. Ich bin immerhin dein Sohn. Aber du bist nicht ich. Ich will sein wie du. Lass den Unsinn. Du bist mein Vorbild. Lass das, sage ich. Hast mich alles gelehrt. Was ist mit ihren Lippen? Deine Verlobte blutet. Sie beißt manchmal ins Glas, statt daraus zu trinken. Wir müssen ihr helfen. Bloß ein Kratzer. Du darfst ihr an den Hintern, das hilft. Ich muss mich setzen. Bitte. Bequem? Hm. Na, sehr. Fast wie unser Sofa. Aber das ist ja unseres. Ein Designklassiker. Was fällt dir ein? Unser Sofa. Keine Sorge, bloß dasselbe Modell. Herrgott, Junge, das ist doch nicht gesund. Alles dasselbe, derselbe Wein, dasselbe Sofa, derselbe Beruf. Es ist ein guter Beruf. Das ist er bestimmt. Magst du ihn etwa nicht mehr? Natürlich mag ich meinen Beruf. Es würde mich enttäuschen, wenn du... Ich mag ihn. Es ist der beste Beruf, der beste der Welt. Jeder Tag ist anders. Jeder bringt neue Herausforderungen. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Die Leute beneiden uns darum. Nicht alle. Die meisten. Es gibt noch andere Berufe. Aber es ist der beste. Warum soll man sich mit weniger zufrieden geben? Soll man ja nicht. Dann sind wir uns ja einig. Nicht wahr? Meinetwegen. Vater? Ja? Darf ich dich etwas fragen? Bitte. Was geschah eigentlich mit dem Hund? Mit welchem Hund? Mit unserem Hund. Wir hatten überhaupt nie einen Hund. Braun war er. Ähnelte einem Dackel, war aber höher auf den Beinen. Wir nannten ihn... Ja? Ich glaube... Sag schon. Du erinnerst dich nicht. Warte. Lardo. Lardo. Ganz genau. Da. Sein Halsband und die Leine. Ich habe alles aufbewahrt. Was soll ich damit? Damit du dich erinnerst. Es ist ekelhaft, das Zeug. Fett verklebt und staubig. Es hing die letzten Jahre in der Küche. Erinnerst du dich? Ich war noch ein Junge. Du kamst zu mir ans Bett eines Morgens. 2 Wochen, bevor wir umzogen in die neue Wohnung. Es ist etwas passiert mit Lardo. Mit Lardo? Einfach über die Straße ist der dumme Kerl gerannt. Die Frau im Wagen konnte nicht mehr bremsen. Wo ist er jetzt? Die Polizei hat ihn mitgenommen. Sei nicht traurig. Kaufst du mir einen neuen Hund? Wir dürfen in der neuen Wohnung keine Tiere... Nicht? Nein. Und was hätten wir dann mit Lardo gemacht? Nun... Dann haben wir Glück gehabt, dass Lardo gerade jetzt überfahren wurde. Junge. Oder wurde er gar nicht überfahren? Natürlich. Gut, hast du den Köter umgebracht. Wir hätten nicht umziehen können. Man muss gewisse Dinge hinter sich lassen können. Du bist so klug, Vater. Klug und schön. Und diese Löcher stehen dir ausgezeichnet. Was? Was für Löcher? Die Löcher in deinem Körper. Wie ausgestanzt. Das will ich auch. Wie funktioniert das? Aha. Mit jedem Bissen aus dem Braten gibt's ein neues Loch im Magen. Um Himmels Willen. Küss mich. Vater, küss mich. Lass mich los. Dreh dich nicht weg. Er will mich nicht küssen. Er will seinen eigenen Sohn nicht küssen. Er mag lieber Rinderbraten. Küss den Rinderbraten, Vater. Geh weg. Was ist los? Ist doch deine Leibspeise. Leibspeise. Mit jedem Bissen ein Loch mehr. Küss ihn schön. Den schönen Braten. So. Ja. Nein. Ha ha ha! Hast du das gehört? Was? Weg. Ich weg, du. Was? Ach. Oh, Gott sei Dank. Da hat jemand geschrien. Es ist so dunkel hier. Ja, weil ich das Licht gelöscht habe. Eine Straßenlaterne scheint durch den Vorhang. Würdest du mich bitte anfassen? Doch nicht jetzt. Ich will bloß wissen, ob ich träume. Glaubst du es jetzt? Das klang aber nicht gut. Sieh mal nach. Das war doch nicht echt. Da schaut jemand fern. Bestimmt nicht. Da hört es zu laut Radio. Da braucht jemand Hilfe. Ach was? Feigling. Feigling? Natürlich. Warum sollte ich denn feige sein? Weil du Angst hast. Ja, ich gehe ja. Ich gehe. Siehst du was? Da sitzt jemand in unseren Rosen. Wer denn? Sieht aus wie ein Kind. Ein Kind? Na, den Balg werde ich leeren. Aber nicht in diesem Hemd. Warum denn nicht? Es ist dein Bestes. Ich bin ja gleich zurück. Ein Sandkasten. Dich werde ich. Meine Rosen ruinieren. Die ganze Nachbarschaft zusammenschreien. Was tun Sie hier? Ich sorge für Ordnung. Ist das Ihr Kind? Sieht es mir ähnlich. Ein bisschen? Keine Scherze, bitte. Es will etwas sagen. Hast du eben so geschrien? Ja, wer denn sonst? Kannst du mich verstehen? Hallo? Hast du vielleicht Schmerzen? Wo sind deine Eltern? Die Sorte spricht nicht. Kannst du mich verstehen? Der Balg soll aus meinen Rosen. Komm zu mir, komm. Schau, die Blumen haben Dornen, da tust du dir noch weh. Gut. Was riecht hier? Nein, das ist nicht wahr. Das muss ein Notfall gewesen sein. Was ist das für ein unzivilisiertes Ungeheuer? Es will zu Ihnen schreien. Weg! Süß. Weg von meinem Schuh, weg! Das ist doch herzallerliebst. Nicht so groß. Ich werde dir... Sind Sie verrückt? Sie können nicht... Mich um diese Zeit aus dem Bett zu holen, du Drecksbalg. Und dann noch in meine Rosen. Nicht treten. Nicht an den Kopf. Das wird ja eine Lehre sein. Beruhigen Sie sich. Das tut dir gut. Aufhören, Sie bringen das Kind um. Ach, so klein sind Sie am zähesten. Da sind Sie doch weich. Jetzt ist es still. Gut so. Gute Nacht. Es bewegt sich nicht mehr. So. Was ist mit dir? Sag etwas. Es blutet. Das hat's jetzt davon. Wer sich in die Dornen setzt. Ein Riss über den Augen. Ich kann nicht sehen. Wir müssen ins Licht mit ihm. Fassen Sie mit an. Niemals. Los jetzt. An den Beinen. Hopp. Gut so. Morgen früh habe ich eine Besprechung. In 6 Stunden, um genau zu sein. In meinem Alter braucht man seinen Schlaf. Weiter. Los. Da ins Licht. Oh, schwer wie eine Leiche, dieses Ding. So, absetzen. Vorsicht. Gut. Es atmet noch. Na also. Aber die Wunde blutet immer stärker. Wir brauchen einen Arzt. Ach, wegen dieses Kratzers? Ich warte hier, Sie holen einen Arzt. Kommt ein Arzt, kommt die Polizei. Und wir stehen morgen früh noch hier. Wir müssen die Blutung stoppen. Ein Taschentuch. Ich habe kein Taschentuch. Ihr Hemd. Oh, niemals. Das Kind verblutet. Ja, dann nehmen Sie mein Hemd. So. Gut. Jetzt da drum. Einmal hinten, einmal vorne und mit den Ärmeln verknoten. Das sollte halten. Fürs Erste. Aber das Kind braucht einen Arzt. Warum? Das ist doch ein ordentlicher Verband. Er wird nicht lange halten. Sie bleiben hier... Und passen auf das Kind auf. Nein, warten Sie. Ich bin in einer Minute zurück. Lassen Sie mich mit diesem Fratz nicht alleine. Jetzt holt dieser Idiot einen Arzt und dann kommt die Polizei. Die werden mir bestimmt etwas anhängen. Der Besitz gilt diesen Leuten nichts mehr. Wir müssen weg hier. Los. Ich bring dich weg. Auf. Leg deinen Arm um meine Schulter. Gut. Vorwärts. Im Gemeindehaus brennt Licht. Und da sind Leute. Ich lasse das Kind einfach dort. Die haben einen Krabbelraum, so viel ich weiß. Ich lege es einfach ab. Das ist gut. Das mögen Kinder. Hast du gehört? Der Onkel bringt dich jetzt in den Krabbelraum. Da hat's viele kleine bunte Bälle, da kannst du dann rumturnen. Ist doch besser als in meinen Rosen. Hä? Und das Hemd, das darfst du behalten. Ist zwar mein Bestes, aber ich will nicht so sein. Ist ohnehin ruiniert. Oh, was bist du für ein schwerer Brocken. Meine Güte, kaum so hoch wie ein Küchenschemel, aber schwer wie ein Sack Mehl. Hä? Hast du wohl schwere Knochen? So, jetzt noch über die Straße den Balk absetzen. Und in 10 Minuten bin ich zurück in meinem Bett. Aber was sage ich, wenn Sie wissen wollen, wie das mit dem Blut... Die Rose, natürlich, ist ja nicht gelogen. Kann ich notfalls auch beweisen, ist ja schließlich mein Hemd. Habe schon geholfen. Abend. Ich bringe bloß kurz das Kind in den Krabbelraum. Halbnackt lasse ich niemanden ins Gemeindehaus. Das ist Volkseigentum. Dafür habe ich Steuern bezahlt. Da habe ich Zugang, wann ich will. Unsere Gesellschaft hat das Gemeindehaus gemietet, unser Seminar. Was sind das für Menschen, die um diese Zeit ein Seminar... Es geht um das richtige Leben. Euch Leuten gibt man unser Gemeindehaus. Was sind wir für Leute? Spinner. Ah, Sie sind schnell zur Hand mit Vorurteilen. Und man liest so einiges. Ja, was lesen Sie denn? Bücher, Zeitungen, politische Magazine. Sie haben Übergewicht. Das geht Sie nichts an. Das richtige Leben beginnt mit der richtigen Ernährung. Und Sie ernähren sich richtig. Ich achte darauf, was ich zu mir nehme. Sie sehen nicht besonders gesund aus, wenn ich mir die Bemerkung erlaube. Nur heraus mit Ihrer eigenen Meinung. Nicht gerade, wie soll ich denn sagen? Ja, bitte. Weiblich, so blass wie Sie sind. Wenn Sie möchten, leihe ich Ihnen meine Bluse. Nur keine Scheu. Was soll ich mit Ihrer Bluse? Der Letzte schließt die Tür. Danke. Liebe Freunde, ihr seid zahlreich erschienen in dieser Nacht. Ihr wisst, die Nacht zählt uns nicht zu Ihren Freunden. Wir sehen schlecht im Düsteren. Wir verirren uns leicht in der Finsternis. Wir frieren bald in der Dunkelheit. Wir sollten längst im Bett sein und schlafen, oh, wie ja. es sich für gute Bürger gehört. Oh, ja. Betrügt die Gesellschaft nicht um euren Schlaf. Ihr werdet müde sein morgen bei der Arbeit. Ihr werdet eure Leistung nicht bringen. Warum also steht ihr immer noch hier? Weil wir über das richtige Leben hören wollen. Ihr sprecht leise, meine Freunde. Weil wir über das richtige Leben hören wollen. Seid ihr nicht zufrieden mit eurem Leben? Wir wissen nicht, wozu wir leben. Ihr lebt für eure Arbeit. Und wozu dient unsere Arbeit? Damit ihr zu essen habt, ihr und eure Liebsten. Unsere Seelen sind krank. Wer glaubt denn an die Seele? Gibt es denn eine Seele? Das wissen wir nicht, doch sie schmerzt uns. Ihr seid undankbar. Nicht aus Absicht. Wir wären gerne dankbar. Aber wofür? Ihr braucht euch nichts zu wünschen, weil ihr alles habt. Was ist das anderes als das Glück? Ich habe die Welt gesehen. Ich habe gesehen, wie Männer ihre Jugend sitzend auf Parkbänken verbringen. Wie habt ihr eure Jugend verbracht? Nicht anders! Auch sitzend. Sitzend in Schulbänken. Ihr seid undankbar. Auf dieser Erde, aber in einer anderen Welt, kaufen Mütter ein einzelnes Ei, weil ihr Geld nur für ein einziges Ei reicht. Und ihr? Wie viele Eier verderben in eurem Kühlschrank? 4, 6, 12? Auch in unseren Mund passt nur ein Ei auf einmal. Und eure Freiheit? Was ist das? Die Freiheit. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Wir wollen nicht denken, was wir denken. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Trotzdem sagen wir alle dasselbe. Euren Beruf wählen. Wir werden, was der Vater war. Nicht alle. Die werden es nicht, weil es der Vater war. Eure politischen Führer dürft ihr wählen. Was ändert's? Die Bauern wählen, wer den Bauern Wohlstand verspricht. Die Kaufleute wählen den Kaufleuten Wohlstand Keiner verspricht. Keiner kommt aus seiner Haut. Wer nennt das Freiheit? Man wählt halt die Sozialdemokraten. Schlagt ihn tot, den Schwätzer! Ruhig, Leute. Erzähl uns vom richtigen Leben. Ihr habt es schon. Uns graut davor. Wie weit reicht eure Zukunft? Nicht weiter als bis zur Rente. Und danach? Für uns Frauen bis zum 80. Lebensjahr. Ihr seid undankbar. Für uns Männer dauert's nach der Rente statistisch bloß noch 12 Jährchen. Und was tun wir in den 12 Jährchen? Wir verlieren unsere Härchen. Und sonst? Nichts. Nichts. Und danach? Nichts. Nur noch der Tod. Ihr werdet darüber nicht jammern wollen. Doch, wir jammern darüber. Ihr seid feige. Wir wünschen uns einen Sinn im Leben. Gib uns einen Sinn. Wir wollen dafür kämpfen. Gib uns Gewehre. Braucht keine Gewehre. Wir wollen eine Revolution. Auf wen wollt ihr schießen? Auf die Unmenschen, die unserem Leben den Sinn rauben. Und dann müsst ihr auf euch selbst schießen. So wollen wir auf uns selbst schießen. Freunde, ich muss euch etwas gestehen. Das Leben als Ganzes hat keinen Sinn. Erst 2 Leben in einer Folge oder 3 ergeben einen Sinn. Versteht ihr? Bloß ein Glied in der Kette der Generationen seid ihr. Lasst nicht abreißen! Ihr müsst das Wertvolle weitergeben, was euch heilig ist. Wenn ihr zu schwach seid, wird alles, was vor euch war, vergessen werden. Alles! Und ihr auch! Jetzt schweigt ihr. Wir müssen nachdenken. Das ist gut. Aber ihr kennt die Regeln hier. Keiner soll bloß zuhören. Jeder soll sprechen. Auch du, Frau in der weißen Bluse mit dem Pünktchen. Bitte. Das ist ein Missverständnis. Bitte. Ein Missverständnis? Ich wollte in den Krabbelraum. Es gibt hier keinen Krabbelraum. Sprich, was weißt du vom richtigen Leben? Vom, ich habe ein gutes Leben. Ein sehr gutes. Ein dankbarer Mensch. Wie kommt es? Städten, stand vor den Monumenten, den großen Museen, habe eine Ahnung, warum die Großen groß geworden und die Kleinen klein geblieben sind. Begriffen, dass das meiste nie begriffen wird, gräme mich nicht darüber. Habe zumindest einen Geist erschaffen, meinen eigenen, und fühle mich darin zu Hause. Was nun das Erbe betrifft, wie Sie sagen, so habe ich alles weitergegeben an meinen Sohn. Sehe nun, dass auch er die Goldberg-Variationen unsterblich findet. Er weiß, wie ich, am schönsten sind die Alten im September. Erschüttert hat uns beide, wie Molly Bloom im Bett sich interfunktionslos in den Albtraum monologisiert. Beide haben wir es tief empfunden. Und wie ich, weiß er, dass es im Leben immer noch um etwas anderes geht, zu jedem Zeitpunkt. Was immer man auch tut, geht es auch noch um etwas anderes. Und zwar meistens um das Gegenteil. Ich könnte stolz sein auf mich und meinen Sohn, aber seltsam. Wie ich sein Leben sehe, eingerichtet in meinem Erbe, so möchte ich kotzen vor lauter Ekel. Und dabei sehe ich doch nur ein Leben, wie meines eines ist. Und ich sehe es, wie andere mein eigenes bis anhin sahen. Nichts weiter. Was ist da so schlimm daran? Ja, was ist schlimm daran? Schlimm ist, dass ich alles tief empfand. Dass mir gefiel, was mir gefiel. Dass ich liebte, was ich liebte. Und was ich hasste, hasste ich wirklich. Darin war keine Lüge. Also was? Nun gefällt meinem Sohn alles ebenso, wie es mir gefiel. Was er liebt, liebt er, wie ich es liebte. Und was er hasst, hasst er mit meinen Gefühlen. Alles ohne Lüge, ohne Zweifel. So ist alles gut und ehrlich. Wir sind aufrichtig. Und dadurch von Grund auf falsch. Dein Sohn ist unschuldig in seinem Begehren. Und du bist es auch. Gerade unsere Unschuld verwirrt uns. Wir sind ehrlich, aber unsere Ehrlichkeit ist die Ehrlichkeit eines anderen. Was bleibt dir also noch? Nur noch das Töten. Das sind keine sehr feinen Gedanken. Und keine sehr weiblichen. Warum sollte ein Mann weiblich denken? Warum sollte ein Mann eine weiße Bluse tragen? Es ist nicht meine eigene. Gestohlen! Ich wollte etwas hören vom richtigen Leben. So gehört sie nicht zur Familie. Zu welcher Familie? Hineingestohlen, in gestohlenen Kleidern. Ihr könnt's nicht riechen, aber ich stehe näher und kann sagen, wie sie stinkt. Wie denn? Nach Rinderbraten. Das bin ich nicht. Es kommt aus deiner Richtung. Was trägt sie auf der Schulter? Das ist nichts. Ziemlich blutig für ein Nichts. Bloß mein toter Hund. Etwas Totes, gut. Nicht begraben. Besser. Braucht er vielleicht ein Geleit? Vielleicht. Jetzt kullert eine Träne. Trost, Freunde, er braucht Trost. Gibt's Wein hier oder Schnaps sogar? Wir singen ihm ein Lied. Was immerhin ein guter Hund. Ich habe ihn geliebt. Hat er das Haus bewacht? Ich habe nie ein Haus besessen. Suchte er nach Verlorenen? Er hat sich vor dem Dunkeln gefürchtet. War wenigstens seine Rasse besonders edel? Ein Bastard war die Mutter. Sein Vater? Kennt man nicht. Sei's drum, wir verscharren zur Not auch einen Köter, den Köter einer Tunte. Wenn wir schon keine Revolution bekommen, so immerhin unser Begräbnis. Unser Hundebegräbnis. Hinaus! Hinaus, die Nacht ist frisch. Wir brauchen einen Flecken Erde. Dort drüben bei den Rosen. Reißt sie aus und grabt. Der Hund sieht Ihnen ähnlich. Das kommt mit den Jahren, sagt man. Er hat Ihre Augen. Und wie er so lacht? Ganz der Vater. Tief genug. Nur nicht geizig. Noch ein paar Schippen, komm, nicht müde. Nur nicht geizig. Nun bettet ihn. Sogar Rosen hat der Glückspilz. Wir wollten doch singen. Was ist das da? Am Himmel. Es wird hell. Ein Wunder. Bloß der neue Tag. Bin weg. Ich auch. Vinceremos, compadres. Wo wollt ihr hin? Nach Hause natürlich. Und das Grab? Eine kleine Sache. Das schaffst du noch alleine. Aber geht nicht. Lass mich nicht. Wartet. Hallo? Hallo? Ist da niemand? Hallo? Hallo? Wer ist da? Ich bin's. Ist da wer? Ich bin's. Augenblick noch. Ich habe das hier gleich. Sagen Sie Ihren Namen. Wenn Sie nicht augenblicklich Ihren Namen nennen, hole ich meinen Mann. Sehr komisch. Der steht in den Rosen. Kannst du etwas sehen? Da sitzt etwas in unseren Rosen. In unseren Rosen? Na, den werde ich lehren. Geh auf der Stelle aus unseren Rosen! Aber das bin ja ich. Wie kann das sein? Ich. In meinem Hemd. Geh aus meinen Rosen, sage ich. Raus! So etwas Schmutziges wie dich habe ich noch nicht gesehen. Ich werde dich, die ganze Nachbarschaft aufwecken und meine Rosen umgraben. Dir werde ich... Schlag mich nicht. Nicht an den Kopf. Das tut weh. Das hast du jetzt davon, in meine schönen Rosen ein solches Loch zu graben. Aber das haben wir gleich. Nicht zu schütten. Lass mich bitte nicht begraben. An unserem Geburtstag. Dich wird keiner vermissen. Kannst meine Rosen düngen. Eine solche Arbeit um diese Zeit. Ich will schlafen. Wenn ich nicht genug Schlaf bekomme, habe ich den ganzen Tag über Mundgeruch. Das ist mein Geburtstag. Mein Geburtstag. So. Und ist er still. Hallo, lass mich rein. Wer ist dort? Ich bin's. Mach die Tür auf. Was war? Du bist schmutzig. Ein Köter. Was für ein Köter? Ein Straßenköter. Hatte keine Marke. Und? Hat unsere Rosen umgegraben. Jetzt ist wieder gut. Danke, dass du nachgeschaut hast. Ja, ja. Lass das. Du hast Geburtstag. Ich will schlafen. Küss mich. Hast du nicht gehört? Ich will schlafen. Schlafen will ich. Nur schlafen. Wir brachten Jemand schreit in unseren Rosen von Lukas Bärfuß. Bearbeitung und Regie von Erik Althoffer. Komposition Martin Schütz. Die Darsteller waren André Jung, Karin Neuhäuser, Sebastian Rudolf und Bettina Stucki. Produktion Schweizer Radio DRS 2004.